Unser nächstes Stück ist etwas ruhiger. Wir leiten Zunge. Das heißt Wilde Kerls. De Bello, unser Gitarrist, ist ein wilder Kerl. Doch, Harald Schröder.